Wenn du bist, das ist klar, nimm es mit in dein Grab. Wem willst du dich anvertrauen? Guck dich um, alle dumm. Wenn du bist, das ist klar, nimm ein Stift und ein Blatt. Und am wichtigsten, sag niemandem etwas. Verlass dich nur auf dich, dann lassen dich die anderen nicht im Stich. Nimm diesen Rat und nimm dir kein Rat. Wenn du willst, dass es klappt, nimm es mit in dein Grab. Und sag nicht jedem Spaß, was für Pläne du hast. Denkst du, irgendjemand wünscht dir irgendetwas? Mann, wenn du dich beklagst, dann lenkst du dich nur ab. Schließ dich ein unterm Plan, was muss keiner erfahren? Und wenn sie dir erzählen, was sie denken zu wissen, hab kein schlechtes Gewissen, lächle nett und vergiss es. Wenn du bist, dass es klappt.